3b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. Aber benutzen Sie nicht den Imperativ, sondern geben Sie einen Ratschlag. Du solltest, Sie sollten, ihr solltet. Zieht jetzt nicht um. Ihr solltet jetzt nicht umziehen. Gib deine Teilzeitstelle in der Apotheke nicht auf. Du solltest deine Teilzeitstelle in der Apotheke nicht aufgeben. Nimm dir Zeit für deinen Bruder. Du solltest dir Zeit für deinen Bruder nehmen. Erklären Sie mir genau, worum es geht. Sie sollten mir genau erklären, worum es geht. Übernehmen Sie die Stelle als Abteilungsleiter in Frankfurt. Sie sollten die Stelle als Abteilungsleiter in Frankfurt übernehmen. Arbeiten Sie von zu Hause aus. Sie sollten von zu Hause aus arbeiten. Unterhalte dich mit deiner Tochter über Skype. Du solltest dich mit deiner Tochter über Skype unterhalten. Rechne dir genau durch, ob es sich lohnt. Du solltest dir genau durchrechnen, ob es sich lohnt. Probier es einfach mal aus. Du solltest es einfach mal ausprobieren. Entscheidet euch, ob ihr umziehen wollt. Ihr solltet euch entscheiden, ob ihr umziehen wollt. Hab keine Angst vor etwas Neuem. Du solltest keine Angst vor etwas Neuem haben. Gib mir einen guten Rat. Du solltest mir einen guten Rat geben.